Gegen 15 Uhr ging ein Anruf mit einer Bombendrohung im Willy-Brandt-Haus der Bundeszentrale der SPD in Berlin ein. Sofort wurde das Haus vom privaten Sicherheitsdienst geräumt. Ein Grund für die Drohung wurde am Telefon nicht genannt. SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahimi sagte, seit Sigmar Gabriels Besuch in Heidenau hätte das Willy-Brandt-Haus eine Flut von Bedrohungen verbunden mit fremdenfeindlicher Hetze erreicht. Wir gehen davon aus, dass diese Bombendrohung gegenüber dem Willy-Brandt-Haus sich eben einfügt in diese Reihe von Hass und Gewalt, die uns erreicht, die aber auch schon unlängst Bürgermeister in den Ländern erreicht hat, die aber auch allen, die sich solidarisch erklären mit Flüchtlingen, erreichen und mit denen wir uns alle auseinandersetzen müssen. Weiter sagte Fahimi, die SPD werde keinen Millimeter von ihrer klaren Haltung abweichen. Parteichef Sigmar Gabriel war am Montag in Heidenau. In dem Ort in Sachsen war es am Wochenende zu Ausschreitungen durch Neonazis und Rechtsextreme gekommen. Sie richteten sich gegen eine Notunterkunft für Flüchtlinge in dem Ort. Gabriel hatte über die rechtsextremen Randalierer gesagt, das ist Pack. 300 E-Mails mit zum Teil menschenverachtendem Inhalt seien seitdem in der SPD-Zentrale eingegangen. Hinzu kommen 150 Anrufe, in denen Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen ein nicht mehr erträgliches Ausmaß angenommen hätten, sagte ein Sprecher der SPD der Deutschen Presseagentur. Die SPD prüfe eine Anzeige in 14 Fällen allein aufgrund der E-Mails. Von Seiten der Polizei wurde die Bombendrohung nicht als ernsthaft eingestuft. Man werde der Drohung aber weiter nachgehen und auch in die Richtung ermitteln, ob diese einen politisch motivierten Hintergrund gehabt habe. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach Heidenau reisen. Das kündigte nun Regierungssprecher Steffen Seibert in einer Pressemitteilung an. Begleitet wird sie dabei von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, CDU. Beide werden morgen Mittag die Flüchtlingsunterkunft in einem ehemaligen Baumarkt besuchen und sich dort auch mit Flüchtlingen, Helfern und Sicherheitskräften unterhalten. Geäußert hatte sich die Bundeskanzlerin bereits am Montag zu den Ausschreitungen in Heidenau. Sie sagte, es sei beschämend, dass Bürger die von Rechtsextremen und Neonazis verbreitete aggressive, fremdenfeindliche Stimmung durch Mitgehen bei Demonstrationen unterstützten und dabei auch Kinder mitnehmen. Justizminister Heiko Maas, SPD, lobte die Worte Merkels in der ARD. Dass schlecht informiert worden ist, wann wie viele Flüchtlinge kommen, ist keine Rechtfertigung dafür, dass man Neonazis und Rechtsextremisten nachläuft. Und das muss man den Leuten auch deutlich sagen. Und deshalb fand ich das gut, dass auch die Kanzlerin das gestern sehr, sehr deutlich auch in Richtung der Mitläufer gemacht hat. Der Besuch Merkels in Heidenau wird morgen der erste in einer Unterkunft für Flüchtlinge seit ihrem Amtsantritt sein. In den vergangenen Wochen war von ihr immer wieder gefordert worden, sich klar zu positionieren und auch eine Flüchtlingsunterkunft zu besuchen. Vizekanzler Gabriel kommentierte Merkels Plan, nach Heidenau zu reisen, heute Vormittag so. Wenn Frau Merkel sich dazu entscheidet, das zu machen, ist es richtig. Aber was noch besser wäre, ist, wenn wir möglichst schnell jetzt zu Entscheidungen kommen, sagte Gabriel. Weitere konkrete Entscheidungen wird es wohl erst im September geben, wenn Bund und Länder zu ihrem Flüchtlingsgipfel zusammenkommen.